Das Denken ist so endlos träge. Ein Gestern schiebt sie vor sich her. Hätte sie nur eine Seele, sie schweigt, als wenn's ein Warten wär. Ist da ein großer Drache, der sie mit Haut und Haaren verschlingt. Sie merkt, wie sie die Blicke treffen, ein Funke, der am Morgen verglimmt. Was gibt es schon als echte Feinde und Tage, die zum Scheitern führen? Gäbe ihr nur jemand Fäuste, dann könnte sie den Wunsch verlieren. Würde irgendjemand ihre Worte aussprechen? Würde irgendjemand nach ihr fragen? Würde irgendjemand ihre Sätze beenden? Würde irgendjemand meine Worte aussprechen? Würde irgendjemand nach mir fragen? Würde irgendjemand meine Sätze aussprechen?